Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 3, Dresden, 22. Dezember 1789. Zwei Briefe von dir, den ersten mit den Memoir und den zweiten über deine jetzige Lage, habe ich erhalten, zuerst von dem letzteren. Es freut mich, die alte Offenheit über deine Verhältnisse in diesem Briefe wiederzufinden, und ich wünschte sehr, bei Erteilung des Rats, den du verlangst, deine Erwartungen befriedigen zu können. Ich komme immer mehr davon zurück, Fälle dieser Art nach Gemeinsprüchen und sogenannten Klugheitsregeln beurteilen zu wollen. Alles kommt darauf an, die besonderen Umstände des einzelnen Falls genau zu kennen, dass jener für dich so wenig als für deine künftige Gattin passt, ist, denke ich, unter uns keine Frage, ob du in Mainz oder anderwärts sogleich eine bessere Stelle bekommen würdest, scheint ungewiß. Könntest du ein paar Jahre an einem wohlfeilen Orte privatisieren, so würde dir es bei einer größeren Ausbreitung deines Rufs im historischen Fache an einer nachherigen Versorgung schwerlich fehlen. Um deine Bedürfnisse zu befriedigen, brauchtest du fast bloß wöchentlich einen Bogen für die Thalia zu arbeiten, ohne die Memoir zu rechnen. Ob du ebenso gut heiraten könntest, kommt nur auf die besonderen Umstände an. 300 Taler in die Wirtschaft für dich und deine Frau ist sehr wenig. Wie sieht es mit Markt und Bedienten aus? Kennst du Herrn von Beulwitz genug, um bei einer solchen gemeinschaftlichen Haushaltung keine unangenehme Verhältnisse zu befürchten? Würde nicht manches zur ersten Einrichtung nötig sein? Kannst du dir diese Fragen zu deiner Befriedigung beantworten, so genieße je eher, je lieber, was das Ziel deiner Wünsche ist. Hättest du aber noch einen Zweifel, so könntest du vielleicht noch ein Jahr etwa warten und einstweilen in Rudolstadt bleiben, bis du ganz in der Lage wärst, diesen Schritt ohne Besorgnis tun zu können. Die Vollendung deiner niederländischen Geschichte gibt dir den schicklichsten Vorwand, von Jena abzugehen. Statt des Gesuchs um Besoldung wäre ich dafür lieber um Urlaub auf ein Jahr aus diesem Grunde zu bitten. Es könnte doch sein, dass dir der Herzog eine Pension gäbe, und dann wärst du gefangen. Mit dem Titel würde ich noch warten, bis es wirklich zur Heirat käme. Wenn er ja alsdann noch nötig ist und du nicht unterdessen anderwärts angestellt bist. Gegen den Urlaub kann auch dein Vater keine Einwendung machen. Deine Vorlesungen könntest du leicht zu einem lesbaren Buche machen und einen hübschen Taler Geld damit verdienen. Solche Kollegia liest du doch schwerlich wieder. Ich werde unterbrochen und schließe für heute mit der nächsten Post mehr. M. und D. grüßen schönstens und bitten dich, deiner künftigen Gattin und ihrer Schwester viel Schönes von ihnen zu sagen. Auch mich empfiehl ihnen beiden. Lebe wohl. K.